Um die Kontrolle der Nachrichtendienste durch den Bundestag in Zukunft effektiver zu gestalten, könnte ein ständiger Sachverständiger die für die Geheimdienstkontrolle zuständigen Gremien, wie das Parlamentarische Kontrollgremium, das Vertrauensgremium und die sogenannte G10-Kommission, unterstützen, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Bereits im Juni hatte der Rundfunk Berlin-Brandenburg über entsprechende Pläne berichtet. Der CDU-Politiker Clemens Binninger, der stellvertretende Vorsitzende des Kontrollgremiums, erklärt, man habe schon länger Reformbedarf gesehen. Weil wir zwar die Instrumente haben im Gesetz, also wir dürfen die Behörden aufsuchen, Akten vorzeigen lassen, Mitarbeiter befragen, aber den Parlamentariern schlicht für diese sehr zeitintensive Aufgabe eben auch die Zeit fehlt. Und deshalb war so die Grundidee, wenn wir eine Reform anstoßen, dass wir jemanden bräuchten, der quasi ganzjährig sich dieser Aufgabe widmen kann, mit genügend fachlicher Autorität und auch personeller Unterstützung. In Frage kommen könnte für den Posten ein externer Fachmann aus der Justiz. Ihm stünde ein 20- bis 30-köpfiger Mitarbeiterstab zur Verfügung. Bislang hätten sich die Fachpolitiker von Union und SPD zu dem Thema beraten. Eine abschließende Einigung gäbe es noch nicht, teilten die Sozialdemokraten mit. Eine Unterstützung der beiden Regierungsfraktionen im Bundestag für das Vorhaben gilt jedoch als sicher. Anders als der Wehrbeauftragte der Bundesregierung soll der ständige Sachverständige nicht öffentlich auftreten und Erklärungen abgeben. Ein solcher ständiger Sachverständiger wird vom Parlamentarischen Kontrollgremium eingesetzt und arbeitet ihm auch zu, stellt Clemens Binninger klar. Wir wollen ja als Parlamentarier unsere Kontrollaufgabe, die wir ja auch in der Verfassung haben, nicht delegieren an eine zweite unabhängige Organisation, sondern dafür stehen wir dann schon am Ende auch gerade, aber wir brauchen diesen Support. Ein Geheimdienstbeauftragter leid, löse die Probleme nicht, kritisiert der derzeitige Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, der linken Politiker André Hahn. Auch der Grüne Hans-Christian Ströbele ist skeptisch. Letztlich liegt nicht nur die Verantwortung für die Kontrolle bei den Abgeordneten und dem Parlament damit. Wir müssen alle Akten auch selber sehen können. Und es kann nicht sein, dass dieser ständige Sachverständige uns in unserer Rechtswahrnehmung vertritt. Außerdem müsse die Opposition nicht nur bei der Auswahl der Mitarbeiter mit einbezogen werden, sagte das grüne Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium im Deutschlandfunk. Auch schon bei der Einsetzung des Sachverständigen, der für mindestens eine Legislaturperiode im Amt sein soll, müsse sie mitentscheiden können. Bisher geht eine solche Einsetzung mit 2/3 der Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Das hilft in der gegenwärtigen Situation nicht, weil die Opposition ja nicht über 1/3 der Mitglieder verfügt. Das heißt, die Große Koalition kann jemand da einsetzen, den sie für geeignet hält, ohne Rücksicht darauf, was die Opposition dazu denkt. Direkt nach der parlamentarischen Sommerpause werden die Fachpolitiker von Union und SPD ihren Fraktionsführungen ein entsprechendes Papier vorlegen. Bis Ende des Jahres könnte ein Gesetzentwurf zur besseren Kontrolle der Nachrichtendienste in den Bundestag eingebracht werden.